Aus Anlass des Geburtstages von Genossin Kim Jong-il wurde am 13. Februar an seiner Bronzestatue im Kreis Samjiyon, Bezirk Ryanggang, Blumenkörbe niedergelegt. An deren Niederlegung beteiligten sich Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee, Funktionäre der Partei, Militärorgane, des Kabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, Angehörige der koreanischen Volksarmee, die Kommandeure und Mitglieder der Baustoßtruppen der 216. Division, Mitarbeiter und Werktätige des Bezirkes Ryanggang und des Kreises Samjiyon. An der Bronzestatue von Kim Jong-il wurden der Blumenkorb im Namen des obersten Führers der Partei, des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und die Blumenkörbe im gemeinsamen Namen des ZK und der Zentralen Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas und des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und im gemeinsamen Namen des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVRK und des Kabinetts der DVRK sowie die Blumenkörbe im Namen der Truppen der koreanischen Volksarmee, der 216. Division, der Partei und Marktorgane, Werke, Betriebe und weiteren im Bezirk Ryanggang und im Kreis Samjiyon niedergelegt. Die Teilnehmer der Veranstaltung verbeugten sich vor der Bronzestatue von Kim Jong-il.